Also, wir haben letztes Mal gesehen, dass die weder Gott noch der Teufel die Autorität hat, auf dieser Erde zu herrschen. Und wie gesagt, das heißt nicht, dass Gott nicht Gott ist oder auch nicht souverän ist. Er hat es einfach so entschieden und so festgelegt, dass der Mensch die Verantwortung hat über diese Erde. Und genau hier ist ein wichtiger Punkt, nämlich auch, was die Fürbitte betrifft. Und jetzt möchte ich mal diesen Bibelvers beleuchten, der uns sagt, dass der Teufel der Gott dieser Welt ist. Okay? 2. Korinther 4, Vers 4. 2. Korinther 4, Vers 4. Hier sagt es, bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat, sodass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. 2. Korinther 4, wir schreiben es auch hierher, aber es wird auch eingeblendet. Unsere Videomake ist da hier ganz top. Und was ist das Problem mit diesem Bibelvers? Folgendes Problem ist mit diesem Bibelvers. Leute haben wiederum eine Aussage aus der Bibel herausgenommen, erstens aus dem Kontext von 2. Korinther 4, aber zweitens auch aus dem Kontext der gesamten Bibel. Und hier haben sie wiederum eine Doktrin aufgebaut. Der Teufel ist der Gott dieser Welt, also wir müssen den Teufel bekämpfen, also wir müssen da, was weiß ich, was alles für Kämpfe durchführen, damit jetzt endlich das Chaos in dieser Welt aufhört. Erstens, das Wort für Welt hier bedeutet nicht Welt, sondern es bedeutet Zeitalter. Und das sagt auch die Schlachter sehr gut. Die Schlachter sagt, dass Gott, der Teufel, der Gott dieser Welt, wie gesagt, der Teufel, dieser Weltzeit, sagt die Schlachter hier. Manche Bibel sagen einfach Welt, aber es ist einfach dieser Weltabschnitt, dieser Zeitabschnitt, in dem wir jetzt zurzeit leben, das ist auch das griechische Wort. Und hier scheint es, und das sage ich hier ganz bewusst, hier scheint es zu sagen, dass der Teufel Autorität hat, auf dieser Erde zu herrschen. Die hat er aber nicht. Denn es gibt kein, für mich gibt es keinen biblischen Beweis, dass je Gott dem Menschen die Autorität weggenommen hat über diese Erde und sie dem Teufel übergeben hat, noch gibt es für mich einen Beweis, dass der Adam diese Autorität, diese Fähigkeit, die Möglichkeit übergehabt hätte, sie dem Teufel zu übergeben. Und hier ist jetzt Folgendes, okay? Blättern wir um mal hier wieder. Und was hier ganz wichtig wird, um auch das zu verstehen, was die Fürbitte betrifft, nämlich wichtige Fragen. Ich schreibe das mal hier auf. Wichtige Fragen. Sorry, ist ein bisschen gekritzelt hier. Wir müssen uns hier ein paar ganz wichtigen Fragen stellen, betreffs dieser Bibelstelle, 2. Korinther 4, Vers 4, der Gott dieser Welt. Die erste Frage, die wir uns stellen müssen, ist, wie? Wie? Wie ist er der Gott dieser Welt? Das heißt, wie geht das überhaupt? Wie kann er als Gott dieser Welt bezeichnet werden und wie kann er als Gott dieser Welt agieren? Die zweite Frage, die wir uns stellen müssen, ist, und das ist auch eine ganz eine wichtige Frage, soll kein M sein, soll zwei N sein, kann er herrschen, da gehören ja zwei E, sorry, meine lieben Freunde, also nicht kam er, machen wir das neu. Zweitens, kann er herrschen? Die erste Frage, wie? Die zweite Frage, kann er herrschen? Denn wenn wir mal verstehen, wie er der Gott dieser Welt ist, und wenn wir auch verstehen, wie er herrschen kann, oder überhaupt kann er herrschen, und wenn er herrschen kann, dann wie er herrschen kann, dann ist die dritte Frage, die sehr wichtig ist, können wir das durch Fürbitte ändern. Und das ist ja, was sehr viele Christen glauben. Da gibt es ja sehr, sehr viele Christen, die sagen nicht, dass Gott der Urheber ist, dieses Coronavirus zum Beispiel, weil es halt gerade aktuell ist, sondern es ist sehr wohl der Teufel. Aber dass wir durch Fürbitte genau das ändern können. Dass durch Fürbitte jetzt Gott das legale Recht hat, ich habe so gehört, durch die Fürbitte geben wir Gott das legale Recht, jetzt auf dieser Erde etwas zu tun. Das verstehe ich insofern nicht. Wenn Gott mir die Autorität über diese Erde gegeben hat, warum soll ich dann nicht die Verantwortung übernehmen und etwas tun? Das ist für mich eben eine Frage, die für mich persönlich irgendwie nicht zusammenpasst. Schauen wir, diese drei Fragen sind ja gar nicht so schwer zu beantworten. Und um zu verstehen, erstens einmal, wie er überhaupt der Gott dieser Welt sein kann, wie, und ich schreibe hier Gott dieser Welt, oder eigentlich ist es ja nicht diese Welt, sondern dieses Zeitalters, wie Gott dieser Welt, wie er das machen kann, wie er das sein kann, das sehen wir im Epheser Kapitel 2 von Vers 1 bis Vers 3 geklärt. Epheser 2, 1 bis 3. Ich schreibe es euch hierher. Epheser 2, 1 bis 3. Dieser Abschnitt gibt uns so klare Antwort und beantwortet diese Frage vom 2. Korinther 4, Vers 4 perfekt. Auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter ihnen führten auch wir alle unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten, und wir waren von Kinder, und wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Hier sehen wir ganz genau, also so klipp und klar niedergeschrieben, wie der Teufel der Gott dieser Welt sein kann und wie er überhaupt irgendetwas auf dieser Welt tun kann, die uns Menschen übergeben wurde. Und ich hoffe, ihr könnt es im Herzen ergreifen. Das hoffe euch wirklich. Erstens, wir haben gesündigt. Erstens, wir haben gesündigt. Und weißt du, warum das so wichtig ist? Es gibt keinen Teufel dieser Welt, der auf dieser Welt irgendetwas tun kann, außer wir entscheiden uns, das zu tun, was er will, dass wir tun. Ich möchte das noch einmal sagen. Es gibt keinen Teufel dieser Welt, der irgendjemand zwingen kann, etwas zu tun, das er nicht will, dass er tut, außer diese Person entscheidet sich, das zu tun. Und ist es nicht leicht, dem Teufel die Schuld in die Schuhe zu schieben, als Selbstverantwortung zu übernehmen? Schau her, niemand zwang Eva vom Baum zu essen. Niemand zwang Adam vom Baum zu essen. Der Teufel hatte überhaupt keine Autorität, null Macht, Adam oder Eva dazu hinzubringen, dass sie sagen, ich konnte der Versuchung nicht widerstehen. Dann wäre Gott ein ungerechter Gott, der den Menschen dafür verantwortlich hält. Dann wäre Gott ein Gott, der ein Spiel spielt mit uns Menschen, das mit diesem Gott, ich weiß nicht, ob ich mit diesem Gott noch etwas zu tun haben möchte. Schau, was die Bibel hier klipp und klar sagt. Auch ihr, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt. Also, das Erste, wir haben gesündigt. Das Zweite, wir gehorchten dem Teufel. Und weißt du, und genau das ist auch sehr wichtig. Schau, was die Bibel sagt. Also, wir haben in Sünden und Übertretungen, wir haben darin gelebt, nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht. Das heißt, wir haben genau das getan, was der Teufel wollte, dass wir tun sollen. Und wenn wir das mal verstehen, dass der Gott dieser Welt, wie die Bibel ihn nennt, nicht jemand ist, der sagen, machen und sagen kann, was er will, weil er diese Welt beherrscht, sondern er braucht uns Menschen dazu, damit wir das tun, was er möchte, dass wir tun. Das heißt, der Ansatzpunkt ist weder geistlicher Kampf, noch ist der Ansatzpunkt Fürbitte. Der Ansatzpunkt ist, dass wir aufhören zu tun, was er uns einflüstert, dass wir tun sollen. Und dass wir den Menschen klipp und klar das Evangelium predigen und sagen, schau her, du tust genau das, was der Teufel will, dass du tust, nämlich sündigen. Das brauchst du nicht mehr zu tun. Schau, das nächste, was hier steht, der dritte Punkt, ist nämlich, dass nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Also der dritte Punkt ist, dann lassen wir mal, wir machen jetzt etwas flotter weiter. Dieser Geist, der wirkt in den Söhnen des Ungehorsams. Das heißt, da gibt es Menschen, die gehorchen Gott nicht, sie werden genannt Söhne des Ungehorsams, weil sie einfach nicht im Gehorsam Gott gegenüber leben. Wie hat er ihnen gewirkt? Denn hier scheint es wiederum so, dass der Teufel sehr wohl der Gott dieser Welt ist. Siehst du, der hat sein Werk in den Leuten, in den Kindern des Ungehorsams. Schau, wie er in ihnen wirkt. Unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches. Der Teufel wirkt durch die Begierden des Fleisches der Menschen. Er ist nur der Gott dieser Welt, weil durch die sündige, selbstsüchtige, egoistische und egozentrierte Natur Menschen das tun, was er ihnen eingibt, in Gedanken zu tun. Aber nirgendwo finden wir irgendwo einen Ansatz hier, dass der Teufel das tun kann, auch nicht mit Ungläubigen, die sich weigern, das zu tun. Schau mal der letzte Punkt. Indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und wir von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die anderen. Das heißt, wir Menschen haben Folgendes getan. Der Teufel versucht uns zur Sünde. Das hat er getan im Garten Eden, das tut er heute noch. Aber er versucht uns nur zur Sünde durch unser Fleisch, durch unser selbstsüchtiges Wesen. Wir geben dem nach. Wir tun die Gedanken, sagt die Bibel, und die Begierden unseres Fleisches, denen geben wir nach. Und indem wir das tun, hat er jetzt die Kontrolle über uns und dadurch die Kontrolle über diese Welt. Da gibt es Christen, die geben diesen Begierden nach, indem sie ihre Ehepartner nicht so behandeln, wie sie sie behandeln sollten. Und da gibt es Nichtchristen, die geben dem nie nach. Die behandeln ihre Ehepartner sehr wohl gut. Also siehst du, wenn der Teufel herrschen könnte, wo und wie er wollte auf dieser Welt, ich möchte dir was sagen, da gäbe es nichts Gutes mehr in dieser Welt. Da gäbe es nichts Gutes mehr in deiner Familie, nichts Gutes in deiner Ehe, da gäbe es nichts Gutes mehr irgendwo auf dieser Welt. Der Teufel ist nicht das Problem. Der Teufel ist ein besiegter Feind, der ist von Gott besiegt, den brauche ich nicht bekämpfen. Gegen den muss ich feststehen und das werden wir auch noch sehen. Also, herrscht Gott? Nein. Herrsche Teufel nur da, wo du ihm erlaubst zu herrschen. Denn du hast die Verantwortung über dein Leben und über diese Erde. Also wer herrscht? Wir. Siehst du, warum eigentlich Fürbitte von dem, was durch Jesus Christus geschehen ist, wie er den Teufel besiegt hat, gar keinen Sinn ergibt? Und Gott braucht von nichts überzeugt werden. Geistlicher Kampf, so wie wir ihn gelehrt bekommen haben, ergibt auch keinen Sinn. Denn der geistige Kampf findet da statt, indem wir seinen Listen, seinen Lügen nicht mehr aufsitzen, aufhören, das zu glauben, was er sagt, dass er kann, und unsere Autorität in Jesus Christus einnehmen auf dieser Welt. Dann ändert sich auch die Welt. Nächstes Mal machen wir weiter mit diesen Gedanken. Herzlichen Dank, wir sehen uns hier schon wieder bald. Hallo meine lieben Freunde. Wenn euch dieser YouTube-Video gefallen hat, wenn ihr Dinge gelernt habt, wenn Gott euch dadurch berühren konnte und euch etwas mitteilen konnte, und wenn ihr euch vielleicht fragt, gibt es andere Dinge, ist das alles, was hier von unserem Dienst vermittelt wird und weitergelehrt wird, dann möchte ich einfach nur darauf hinweisen, wir haben noch viele andere Dinge. Wir haben zum Beispiel ein Mentoring-Programm, wo jede Woche zwei ganz spezielle Lektionen nur aufgenommen werden für das Mentoring, wo es eine ganze Gemeinschaft gibt. Wir nennen uns die Gemeinschaft ohne Beschränkungen, wo es 12-mal im Jahr 3-stündige Zoom-Meeting gibt, Live-Interaction mit den Leuten, die Teil des Mentorings sind. Wir haben auch ein wunderbares, großes Waisenhaus-Projekt. Wir haben einen Verein, Brazilian Kids Care. Wir haben auch ganz tolle andere Ressourcen, wie zum Beispiel eine Schule des prophetischen Übernatürlichen, auch jetzt in Deutsch. Wir haben auch dann einen Kurs aufgenommen, speziell über die, wie man in perfekter, vollkommener Liebe wandeln kann. Wir haben Bücher auf Deutsch. Ich weiß gar nicht, wie viele meiner Bücher schon auf Deutsch übersetzt worden sind. Ich denke,